Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, da ist ja viel passiert seit der letzten Folge. Aber erstmal Zahlenfakt. Es ist die 401 und ich kann mir, glaube ich, denken, was da für ein Zahlenfakt zukommt. Unauthorized. Ja. Ich bin jetzt ganz platt und gehe mal weil die so schön sind, diese Codes durch. Ja. Wir sind bei dem HTTP-Fehler unauthorized. Das ist quasi die Ausgangssperre für den Browser. Das ist, wenn der Server sagt, geh weg, du stinkst. Ja. Du darfst hier nicht rein oder raus. Yes. Genau. Ja. Dann sind wir auch schon gut beim ersten Agenda-Punkt, nämlich 2020 abgesagt. Ich habe das jetzt einfach mal so genannt, 2020 ist abgesagt, weil alles abgesagt wird. Ja. Also, ja. Sucht eure Games des Jahres raus und Momente des Jahres. Kein Dadi Kackmanagi. Ist mein Audio kaputt? Man muss bloß an Magnet, an Magnet denken. Dann geht es Magnet. Kein Island beim Eurovision Song Contest, denn es wird kein Eurovision Song Contest geben. Ja. Ich dachte schon, ich hätte Sprache verlernt. Ja, ich auch. Ich hatte so, oh mein Gott, habe ich jetzt einen Schlaganfall? Die WWDC wird virtuell stattfinden, ja. Die GDC findet gerade virtuell statt, da kommen wir gleich nochmal dazu. Google I.O. ist abgesagt. Google I.O. ist abgesagt, die Amaze ist auf Juni verschoben, oder Juli, ich lache gleichzeitig im Hintergrund, die wird auch nicht stattfinden, Nein. Nehme ich ganz stark an. Ja, der Rest der Games Week ist, glaube ich, auf Oktober, ja. Auf Oktober verschoben, aber auch das ist fraglich, wenn man sich so umguckt. Die Fußball-Europameisterschaft ist verschoben auf 2021, also da merkt man, wie weit das geht. Aber nur hier die Olympischen Spiele tun so, als würden sie noch stattfinden. Ja. Was sie natürlich nicht werden. Nee. Aber ja. Also, vielleicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, so auch online only, weißt du? Wir haben ein echtes Schaltjahr sozusagen. Es gab es ja schon mal so dieses, Olympische Spiele haben nicht stattgefunden, etc. pp. Und das war halt während des Zweiten Weltkriegs. Hm. Aber jetzt, 2020, passiert nicht so viel. Leider, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch im Games-Bereich sind ja ganz viele Spiele jetzt schon verschoben auf Herbst, wo wir sie doch jetzt so dringend nötig hätten. Ich glaube, es gibt genug Spiele. Ja, es gibt immer genug Spiele. Aber da wird sicherlich auch der ein oder andere Kandidat weiter nach hinten verschoben werden, weil es ist einfach davon auszugehen, dass auch einige Leute einfach krank sein werden. Ja, oder mal ganz abgesehen vom Homeoffice, was wahrscheinlich in der Spielebranche so schon zu großen Teilen möglich ist. Ja, wie sieht's denn bei euch eigentlich aus? Wie ist denn die Lage vor Ort? Also ich kann von mir berichten, ich bin jetzt seit Freitag im Homeoffice. Das heißt im Wesentlichen, dass mein Wohnzimmer jetzt ein Büro ist. Ich sitze jetzt hier auch gerade auf meinem Bett und podcaste, weil ich habe mir in weiser Voraussicht so einen Podcast-Koffer gebaut, den man einfach von einem Zimmer ins nächste tragen kann und dort aufbauen kann. Und den benutze ich jetzt gerade über einen LTE-Hotspot, weil DSL natürlich auch komplett überlastet ist. So sieht's aus. Und ich stelle übrigens fest, ich habe jetzt weniger Zeit als vorher. So. Weil ich arbeite ja genauso viel im Homeoffice und dann muss ich auch noch kochen und irgendwie den ganzen Kram aufräumen, den ich hier verräume, während ich zu Hause bin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ja, also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, dass in Social Media die ganze Zeit gesagt wird, jetzt wo ihr alle so viel Zeit habt, könnt ihr jetzt irgendwie diese Filme gucken und bla und alles. Ich habe echt weniger Zeit als vorher. Interessant. Ja, das kann ich unterstreichen. Also ich bin auch bei Ghibli nicht weitergekommen bis jetzt, weil ich einfach keine Zeit habe und abends dann ins Bett falle. Aber ja, ich habe leider die dumme Entscheidung getroffen, dieses Jahr Januar, Februar fast durchzuarbeiten, um eben Polarized fertig zu bekommen und in den App Store zu bekommen. Und ich dachte, ja, danach mache ich mir dann einen lauen Lens. Und im Grunde hat sich für mich jetzt einfach nichts verändert im Vergleich zum Zustand von Januar, Februar. Ja. Das heißt, naja, immerhin ist der Lenz ja lau gerade. Ja, also ja. Also das Seltsame an der ganzen Sache ist, dass ich wahrscheinlich eine der Personen bin, die so vom Arbeits- oder vom Tagesablauf am wenigsten spüren wird von den Veränderungen. Aber ansonsten, ja, die Ohren habe ich schon spitz gemacht vor ein, zwei Wochen. Mhm. Und es ist super lustig, weil wir haben letzte Woche noch eine Reise nach abgesagt. Und das war letzte Woche noch so, ach, wieso denn? Und also das war, letzte Woche musste man sich da noch richtig rechtfertigen dafür. Aha. Ja, die Zeiten, also ich bin die Person, die am zweitmeisten betroffen ist. Am meisten ist meine Frau betroffen, weil wir teilen uns die Kinder, aber halt sie kriegt die größere Hälfte. Ich wollte gerade sagen, quer oder längs? wir haben jetzt daheim, wir kriegen Anweisungen, wir kriegen einen Lehrplan von den Lehrern und den ziehen wir durch. Das jeden Vormittag ist da bei uns daheim Schule. Wie so ein amerikanischer Haushalt mit Homeschooling. Ja, so ein bisschen. Also es ist anstrengend und auch nett, weil es halt was Neues ist und irgendwie ich kann mit den Kindern rumtun. Man muss halt schauen, wie ich da die Zeit jongliere. Da hilft mir schon, dass ich keinen Arbeitsweg habe an den Tagen, wo ich daheim bin. Mal schauen. Es ist natürlich, der Söder ist ja so ein Law and Order Fan und da ist abzusehen, dass er uns irgendwann nicht mehr aus dem Haus lässt. Er hat ja heute schon gepoltert, dass er hier irgendwie, wenn jetzt die Leute mal nicht vernünftig werden, dass er dann. Wenn die Leute nicht brav sind, kriegen sie Hausarrest. Also was ich an der ganzen Corona-Krise interessant finde, ist, dass so alle Dinge, die bei denen man immer nicht ernst genommen wird, wenn man sagt, ja, das ist aber schlecht an unserem System, jetzt einfach offen zu Trage treten und es völlig klar wird, dass die schlecht am System sind. Die Unterfinanzierung der Krankenhäuser bis zum Klopapierkapitalismus. Dass die wichtigsten Berufe oder die systemrelevanten Berufe, wie es so schön heißt, unterbezahlt sind alle, wo es im Gesundheitssystem hapert und wo nicht. Also das sind lauter Sachen, die, oder sogar Klimawandel, weil der CO2-Ausstoß so viel geringer ist, als sonst sieht man, was das bewirken kann. Also es ist wirklich erstaunlich. Im Grunde ist es sehr, sehr tragisch, weil man könnte jetzt wirklich einfach hingucken, sich alles aufschreiben und dann in einem Jahr oder zwei Jahren Argumente dafür haben, diese Sachen zu fixen. Aber ich bin natürlich realistisch genug, um zu sehen, dass das nicht passieren wird. Entweder es fährt ganz vor die Wand oder nicht. Naja, was mich sehr beunruhigt, sind die USA, weil Trump ja eine Desinformationskampagne gefahren hat, die ersten paar Wochen des Jahres und immer noch die Hälfte seiner Anhänger an diese Desinformation glauben. Ich meine, Trump selber hat ja jetzt umgeschwenkt und tut so, als wäre er schon immer der große Corona-Bekämpfer, was er nicht war und glaube ich immer noch nicht besonders gut ist. Aber die Hälfte seiner Leute hatte halt immer noch darauf getrimmt, dass das ein Hoax ist. Und wenn du denkst, dass bei einer übertragbaren Krankheit 25% der Menschen auf der Straße denken, das ist ein Hoax, dann kann man sich ja ausmalen, was das für Gefahren birgt. Ja, es ging jetzt irgendwie auch sehr schnell, dass das Ganze halt dann so eine, also es war die ganze Zeit eigentlich schon so ein xenophobisch rassistisches Problem, aber das Messaging ist jetzt auch dementsprechend sehr stark angepasst worden. Also bei Trump ja sowieso, da wird ja dann von Foreign Virus gesprochen und China Virus und whatever. Aber auch in China ist man ja jetzt an einem Punkt angekommen, wo man sagt, jetzt wir haben jetzt keinen mehr und der kommt jetzt nur noch von draußen rein. Inwieweit man das glauben möchte, sei mal dahingestellt, aber ja. Ja. Das, was ich daran auch interessant finde, ist, dass man ja eigentlich sich bei anderen Ländern abgucken kann, wie sich das entwickeln wird. Und trotzdem dieser Unglaube da ist. Ja. Also ich rede von letzter Woche. Letzte Woche konnte man schon nach Italien sehen und sehen, wie es diese Woche in Deutschland sein wird. Ja. Und genau so ist es gerade in Deutschland. Ja. Und wir können jetzt nach Italien sehen und sehen, wie es dann übernächste Woche in Deutschland ist. Aber trotzdem ist es immer noch sehr, sehr weit weg. Ja. Und, also Menschen funktionieren sehr seltsam, muss ich sagen, sieht man auch an dieser ganzen Sache. Ja, es ist irgendwie auch, also es ist so ein seltsames Gefühl, wenn man rausgeht. Also ich habe tatsächlich in der Mittagspause, gehen wir tatsächlich, ich und meine Freundin, irgendwie einmal um den Block, nur dass wir ein bisschen Frischluft kriegen, halten natürlich ja, brav Abstand und so. Aber ansonsten gehen wir halt nicht raus eigentlich. Und wenn wir dann da rausgehen, fühlt sich das total seltsam an, dass es teilweise halt so aussieht, als wäre alles normal. Also da sitzen dann auch Leute irgendwie draußen auf der Wiese und machen Picknick oder was auch immer, weil gerade gestern war das Wetter sehr schön bei uns. Und man fragt sich dann so, okay, was, also bin ich gerade das Problem oder ist das Problem woanders? Keine Ahnung, aber ja, man wird sehen, wo das alles hinführt. Ich vermute mal, es dauert nicht mehr lange, bis man nur noch mit triftigem Grund raus darf. Ja, es ist halt völlig absurd draußen. Also ich war gestern einkaufen und es ist völlig absurd, weil tatsächlich die Gefahr sind andere Menschen. Das ist so, als würdest du ständig die Straße überqueren. Bloß sind es nicht die Autos, die du da überquerst, sondern es sind andere Menschen. Und wie man dann damit umgeht, genug Abstand zu halten und dann vorher Wege zu planen, das ist ein komisches Gefühl. Auf jeden Fall auch. Also ich hier in meiner Umgebung habe ich nicht gesehen, dass da jetzt große Menschenansammlungen waren, aber ich bin halt jetzt auch nicht durch die ganze Stadt gefahren. Also es kann sein, dass das woanders halt anders ist. Also ich finde, es ist schon sehr wenig los auf den Straßen in der Stadt. Also es sind wenig Leute unterwegs, die halten auch Abstand. Und man sieht, was man in europäischen Städten ja eigentlich gar nicht kennt, immer wieder Leute mit Gesichtsmasken rumlaufen. Habe ich heute tatsächlich auch zum ersten Mal zwei Leute gesehen, ja. Machst du ein bisschen Fernwege? Ja. Da, wo es welche gibt. Interessanterweise übrigens in diese ganze Sache ist die bayerische Regional-, also Kommunalwahl reingefallen. Mhm. Ja. Die sozusagen irgendwie so auf den letzten Drücker noch in der echten Welt, in der Fleischwelt stattgefunden hat. Ich glaube, einen Tag später oder so wäre die abgesagt worden. Die Fleischwelt. Interessanterweise die Stichwahlen werden auch jetzt nur per Briefwahl durchgeführt. Man muss sich auch nicht das beantragen in Bayern. Nein. Das heißt, man kriegt die Unterlagen einfach zugeschickt. Das vielleicht ich auch als kleines gerade gucken, ob ich Service. Nice. Sehr gut. Service-Information. Ansonsten darf ich stolz verkünden, dass wir Hamburg geschlagen haben in München und die AfD bei uns nicht die 5% bekommen hat. Sehr gut. Das ist natürlich insofern wurscht, weil… Genug andere rechte Parteien, nein. Nein, es gibt keine 5%-Hürde. Keine 5%-Hürde. Nee, bei uns haben die Grünen gewonnen, mit weitem Abstand vor allen anderen Parteien. Dann kommt, weitem Abstand, dann kommt die CSU und dann die SPD. Ja. Und alle anderen sind unter der 5%-Hürde. Die ÖDP ist sogar vor der FDP gelandet und vor der AfD. Ja. Ein bisschen weird, aber gut, wahrscheinlich wird sich damit hier jetzt auch die große Koalition, die München ja seit 5 Jahren regiert, auflösen. Ich sage das vor allem auch deswegen, weil immer die Vorurteile sind von außerhalb von Bayern, dass Bayern komplett nur CSU ist. Das ist halt nicht ganz wahr. Ja, bis auf München. Ja, nee, also Würzburg, Bamberg, also die CSU hat ja, also auf kommunalen Ebene, ja, ja. In vielen Städten verloren. Ja, in den Städten halt. Das ist das Ding. Weißt du, wenn du jetzt Hamburg rauslösen würdest und zu Niedersachsen dazu packen, da gab es auch öfter mal CDU. Klar. Ministerpräsidenten. Na gut, aber so viel zur Politik interessiert jetzt gerade eh keinen. Ja, ja, ja. Gut, interessiert jetzt gerade keine gute Überleitung. Ja, eben. Ich warte schon drauf, dass du die aufnimmst. Wir haben nämlich tatsächlich dann aus Chronistenpflicht tatsächlich auch Apple News, weil jetzt haben wir irgendwie seit, weiß nicht, wie lange warten wir auf Apple News? Schon lange. Und jetzt tatsächlich relativ unzeremoniell gestern wurde einfach ein neues iPad und ein neues MacBook Air und ein neuer Mac Mini vorgestellt. Wir können ja mal anfangen mit dem neuen iPad Pro. Das unterscheidet sich vom Vorgänger wesentlich durch die neue CPU und die neuen Kameras. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so im Stress war die letzten Tage, dass ich gestern es nicht geschafft habe, mir das genauer zu Gemüt zu führen. Ich sehe bloß eine Tastatur, die man dazu kauft, ja, mit Trackpad. Und ja, das ist, glaube ich, der große Witz an der Kamera, oder? Also, um nochmal kurz das fertig zu die Kameras können jetzt Time of Flight, also LiDAR, wie man so schön sagt. Sprich, da kann man noch genauer 3D scannen, was die Kamera sieht, und da dementsprechend kann man das für Augmented Reality sehr gut benutzen. Aber ja, du hast es gerade schon gesagt, das große Ding auch als Verkaufsargument und überhaupt als große Neuerung ist, es gibt jetzt ein Magic Keyboard zu dem iPad, und dieses Magic Keyboard hat auch ein Trackpad. Und sieht so auch sehr schön aus. Also du kannst es so aufstellen, dass das iPad so ein bisschen in der Luft schwebt quasi. Das sieht ein bisschen wie ein cooler Laptop aus. Und im Zuge dessen kommt dann nächste Woche auch iPadOS 13.4 mit Trackpad-Support. Ja, sehr spannend. Also kann dann auch so Sachen wie Hover, also tatsächlich im Browser, habe ich mir sagen lassen, kannst du mit dem Cursor schon über Links hovern und dann ändern sie die Farbe und solche Geschichten. Also das ist alles schon drin. Das offizielle Magic Keyboard, das übrigens auch für die letzte Generation iPad Pros funktionieren soll, wenn ich das richtig gelesen habe, kommt allerdings später. Steht auf der Webseite. Sprich, noch kann man es nicht bestellen. Mal sehen, was kommt später bedeutet an der Stelle. Ja. Das mit dem LiDAR wollte ich noch anmerken. Das könnte, wenn das gut ist, könnte das mal wieder so eine Sache sein, wo Apple dann mal ein, zwei Jährchen einen technologischen Vorsprung vor allen Konkurrenten hat, die dann hinterher hecheln. Weil wenn LiDAR wirklich gut ist und dann endlich mal AR wirklich benutzbar macht, dann werden das alle einbauen wollen. Bei Google aber auch viel passiert. Also die Pixel-Phones können auch relativ, ich weiß nicht, ob sie LiDAR können, aber sie können da auf jeden Fall auch so Time-of-Flight-ähnliche Geschichten, soweit ich mich erinnere. Oder war zumindest gerüchtet, dass sie das können sollen. Keine Ahnung, ich bin nicht so drin. Aber ich weiß nicht, ob sie so viel Vorsprung haben. Aber es wird auf jeden Fall spannend, wie das tatsächlich dann funktioniert und wie das aussieht. Es fühlt sich für mich immer noch an wie die Ruhe vor dem Sturm. Also ich denke, da hat Apple schon noch mehr vor mit dem Ganzen. Ja, ja. Also es ist ja auch abzusehen, dass sich iPadOS noch weiter abspaltet von iOS. Im Zuge dessen wurde übrigens auch nochmal hier gesagt, dass sie Apple Works, iWorks, weiß nicht, wie man es jetzt neuerdings nennt, also halt Pages und Numbers, für iPadOS auch nochmal updaten. Das wird wahrscheinlich auch nächste Woche kommen. Und damit verbunden wurde dann auch erwähnt, dass iCloud Folder Sharing kommen soll, worauf wir auch schon lange warten. Dropbox-mäßig. Mal sehen, ob sich das dann auch materialisiert nächste Woche. Ja, spannend. Ja, dann gab es noch neue MacBook Airs. Die haben im Wesentlichen halt wieder eine Tastatur, die man benutzen will. Heißt auch Magic. also ist irgendwie jetzt das durchgehende Branding für Tastaturen, die nicht scheiße sind bei Apple, heißt Magic Keyboard. Ich freue mich auf den Magic Mac. Der Magic Mac, der nicht scheiße ist? Nein. Oder den man drücken kann und der geht nicht kaputt? Nein, auch nicht. Ja, der und außerdem, wie gesagt, ein neuer Mac Mini, der im Wesentlichen, ich weiß nicht, ob sie die CPU ein bisschen gebumpt haben, aber das, die große Neuerung ist tatsächlich doppelte Speicherkapazitäten. Hm. Ja, soviel zum Thema neue Hardware von Apple. Vielleicht kann ich dann auch berichten, wie das mit dem neuen iPad aussieht, wenn wir das auf Arbeit haben potenziell, aber momentan ist das ja alles nicht absehbar, wann, wo und wie sowas überhaupt noch passiert. Ja, dann kommen wir zu was auch abgesagt ist oder war, nämlich der GDC. Die findet jetzt auf Twitch statt. Ja, und zwar gerade im Moment, und der Moment ist bei uns der 19. März. Oh. Ich habe tatsächlich auch da noch keine Zeit gehabt, reinzuschauen. Wenn ich das irgendwie richtig gelesen habe, finden auch die Awards da statt. Und da wollte ich eigentlich gucken, ob die schon durchgelaufen sind. Nee, 18. März. Hm. Ja, dann waren die schon. Ja. Jetzt habe ich überhaupt nicht geguckt, wer gewonnen hat. Huh. Ja, schade. Mhm. Ah, doch, hier. Spoiler-Warnung, Untitled Goose Game. Ja, ja, stimmt. Game of the Year. Hat alles gewonnen. Wahrscheinlich. Ja. Und die IGFs, Grand Prize gewinnt A Short Hike. Hm. Ich mochte A Short Hike, aber ich mochte andere Spiele, glaube ich, mehr von den Nominierten. Na gut. Na gut. Außerdem, auch im Zuge dieser ganzen GDC-Sache, wir hatten wohl sowohl Microsoft als auch Sony vor, neue Sachen über ihre nächste Konsolengeneration irgendwie preiszugeben. Das fiel dann ein wenig ins Wasser. Deswegen gab es da jetzt jeweils Verlautbarungen über Presse und eigene Kanäle, namentlich Infos zur Xbox Series X, die ich nicht konsumiert habe, aber jemand von euch? Nein, ich auch noch nicht. Okay. Ich, ja. Wie gesagt, nur auf die Agenda wirklich, geschrieben. Es war wirklich, ja, ich wollte das für den Link auf die Agenda schreiben. Verstehe, also verstehe. Bitte drückt den Link und informiert euch da selber. Ja. Ich wollte nicht bloß, nicht nur PlayStation hier. Also was ich mitbekommen habe, ist, sie haben tatsächlich jemanden auch einen Prototypen in die Hand gedrückt auf YouTube und man kann sich auf YouTube irgendwie angucken, wie der da dieses Ding durchprügelt. Inklusive auch, was für CPU und was für System on a Chip da verbaut wird und so. Das sind irgendwie Zen 2 Chips und dann noch eine ordentliche Grafik auf dem SOI und das sieht alles ganz beeindruckend aus. Den Artikel, den wir verlinkt haben, da kann man dann auch nochmal lesen, wie viele Teraflops wo rausfloppen und also es hat irgendwie zwei Motherboards, die beide quadratisch sind und miteinander verbunden sind und ja. 4K bei 60 bis zu 120 FPS. Ja. Und das gleiche auch für die PS5. Ja, da habe ich reingeguckt. Da hast du reingeguckt. Was gibt es denn da zu berichten, Marcel? Ich glaube, das war das. Ganz ehrlich, ich glaube, es war das langweiligste YouTube-Video, was ich in den letzten 5 Jahren gesehen habe. Wow. Also ich meine, der Mike Cerny, sagen sie, glaube ich. Cerny, ja. Heißt ja einfach schwarz auf Deutsch. Mhm. Ja, er redet da 20 Minuten über die SSD und warum die SSD toll ist. Und ich sag ja überhaupt nicht, dass das nicht seine Berechtigung hat, so ein Teil. Aber ich frage mich schon wirklich, was für eine komische Strategie, und da meine ich jetzt Microsoft wie auch Sony, fahren die dieses Jahr, um diese Konsolen vorzustellen? Das ist doch wirklich nichts, was einem das schmackhaft macht. Ja. Das mag alles stimmen, was der da erzählt hat. Und es mag auch alles wichtig sein, aber es war nicht inspirierend, es war nicht interessant, es war einfach. Ja, aber das Ding ist halt, das sind halt die Sachen, die sie normalerweise auf der GDC vorgestellt hätten. Deswegen sind da halt irgendwie Teraflops und SSDs und alles. Ja, das ist halt irgendwie so für Leute, die tatsächlich diese Dinge programmieren müssen und einschätzen wollen, wie die Performance und wie die Bandbreiten sind. Und dementsprechend ist das halt eine super trockene, langweilige Feature-Liste sozusagen. Na gut, dann war vielleicht eher der Fehler, dass wenn man das einfach so auf YouTube stellt, dann sagt halt YouTube einem, hey, PlayStation Announcement, klick hier, live. Und sagt nicht, hallo hier, falls ihr Technical jetzt Specs entwickeln wollt für die PlayStation, hier haben wir auch noch so eine kleine Presse gemacht. Deswegen sage ich, es ist eher ein Kommunikationsding, was da in die Hose läuft, nicht die Informationen selbst. Mhm. Also ich bin wirklich, wirklich sehr verwirrt und vor allem, es gibt mir auch ein schlechtes Gefühl. Es gibt mir dieses Gefühl, die haben es nicht im Griff. Also das, was ich vor 5 Jahren, wann war das, 6 Jahren, 7 Jahren, als Microsoft die Xbox One vorgestellt hat. Du hattest die ganze Season das Gefühl, die haben das nicht im Griff mit der Xbox, wie sie das platzieren wollen, das Gerät. Und genau dieses Gefühl schleicht sich langsam bei mir bei Sony ein und das macht mich unruhig, weil ich wollte eigentlich nicht den Hersteller wechseln diesmal. Ja. Ich denke, das wird alles. Das wird alles. Möglich. Also wie gesagt, es ist ja jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mal mehr sicher, dass sie ihre Pläne halten können oder wollen, dieses Jahr die neuen Konsolen zu veröffentlichen. Ja, mittlerweile passieren ja auch Verschiebungen, die auf den ersten Blick gar nicht nötig sind. Zum Beispiel der James-Bond-Film ist verschoben worden. Könnte man auch sagen, okay, na gut, die Kinos sind jetzt dann auch geschlossen wahrscheinlich. Ja, die Kinos sind zu. Ja, also es werden jetzt auch einfach Sachen verschoben, weil man denkt, die Auswertung ist vielleicht wann anders günstiger. Tja, dann hoffen wir mal, dass irgendwann die Auswertung günstiger noch ist. Bis dahin allerdings kommen wir zu unserer selten, aber gern gesehenen Kategorie Tipps. Wir fangen an mit einer Geschichte, die übertitelt ist mit Der gebrochene Adapter. Also ich weiß ja gar nicht, ob das eine Tipps-Kategorie ist oder Erratum-Tipps. Mhm. Okay, ich hatte mal vor längerer Errat-Tipps. Zeit Errat-Tipps, erzählt, dass ich einen Adapter für meinen MacBook gekauft habe, weil du kannst ja MacBooks nicht mehr benutzen ohne Adapter für deine Anschlüsse. Dass ich mir damals diesen gekauft habe, der so direkt an den Computer so anschließt und dann sollte das so aussehen, als würde die Oberfläche einfach weitergehen. Mhm. Und als ich den gekauft habe im Gravis, hat der Typ zu mir gesagt, ja, das ist nicht so gut, weil die kriegen einen Wackelkontakt mit der Zeit. Aha. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Aussehen follows allem anderen. Mhm. Und dazu möchte ich sagen, erstens, es sieht trotzdem scheiße aus. Zweitens, ja, es ist ungünstig, wenn man den Computer nicht auf dem Tisch hat, sondern auf dem Lab. Ja. Laptop quasi. Weil dann wackelt. Mhm. Drittens, es hat keinen Wackelkontakt gehabt, sondern viertens ist es einfach abgebrochen. Das ganze richtig Teil abgebrochen. Ist komplett, also es ist, nein, es hat sich komplett verbogen. Also die Anschlüsse haben sich wegverbogen. Ich hatte es halt in der Tasche und dann haben sich die, ich glaube, reingesteckt, damit, weil ich es ja eh die ganze Zeit immer brauche. Ja, das und dann haben sich dabei die Anschlüsse wegverbogen und nichts ging mehr. Und in diesem Zusammenhang hat mir Dom einen Ersatzadapter geliehen, den ich aber ihm aber abbezahlen werde. Von Inatec. Der ist ganz cool, weil man das Kabel nämlich in dem Gerät verstauen kann. Ja, also das ist nicht nur ein ganzer Hub sozusagen. Da hast du zwei unglaublich viele Anschlüsse. Genau. Zwei USB-C, du hast zwei USB-A2, also zwei USB-2A-Anschlüsse, um genau zu sein. Dann hast du, glaube ich, noch VGA oder so. Ja, verrückt. VGA, du hast Flash, 3. Und Ethernet ist, glaube ich, auch dran. Adapter für Plattenspiele. Genau. Also das ist wirklich so der Hub, den man mitnehmen will für unterwegs. Eben auch, weil man das Anschlusskabel schön in den Hub quasi reinstecken kann und dann hat man einfach nur eine kleine Box, in der man es verstaut hat. Genau. Also so, ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen werde, aber so muss ein Adapter sein, weil der sieht zwar jetzt nicht toll aus, aber der geht halt nicht leicht kaputt. Er ist super flexibel. Er besetzt nur einen Anschluss statt zwei, so wie mein Alter. Also ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Teil. Danke nochmal für den Tipp, Dom. Tja. Ja. Gut. Der Dom hat nämlich, glaube ich, in seinen Schubkarten so lauter Dinge einfach, die man braucht. Und wenn man die braucht, dann holt er die da raus und hat sie. Ich weiß nicht warum. So ist das. Ja, dann haben wir noch einen Tipp und zwar Audacity? Fragezeichen? Ja, Ausrufezeichen. Also ich sage das deswegen, weil ich nicht weiß, ob ich es im Podcast gesagt habe. Mhm. Ich weiß, dass ich es dir gesagt habe, Martin, und du hast dann geantwortet, welcher Idiot benutzt denn noch Audacity? Ja. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass Audacity nicht für Catalina geht. Und das Ganze war ein Missverständnis. Das war alleine das Wording auf der Webseite. Weil die haben nämlich ihre News und in den News stand, Audacity geht nicht für Catalina. Das bezog sich aber auf die ältere Version. Ja. Aber sie zeigen halt immer 5 News an. Ja. Das heißt, unter der neuesten News, jetzt geht's, haben neue Versionen, die auch für Catalina geht, stand eben die Version der News, dass es in der alten Version nicht ging. Deswegen dachte ich, es geht nicht. Ja. Aber es gab tatsächlich Entwarnung. Es gab tatsächlich einen wesentlichen Zeitraum, in dem Catalina schon draußen war und Audacity es nicht für Catalina gab. Ich glaube, Dezember oder so kam es jetzt erst. Ja, das lag wahrscheinlich auch an diesem Mikrofon-Gedönse, dass die da den Dialog nicht anzeigen für ich hätte gerne Zugriff aufs Mikrofon und dann dürfen sie nichts. Und ja. Nun ja, nun denn. Gut. Soviel zum Thema Tipp. Audacity kann man, aber will man nicht benutzen. kommen wir zum Konsum. Und da fangen wir an mit frei. Nämlich, es ist jetzt im Zuge von die globale Krise greift um sich, nutzen das diverse Unternehmen und Hersteller für Log-Angebote, um irgendwie Umsatz zu generieren. Telekom-Kunden bekommen zum Beispiel jetzt ein halbes Jahr Disney Plus als Notfallpaket. Ich habe sogar das Gerücht gehört und ich weiß noch nicht, ob es stimmt, weil ich es noch nicht ausprobiert habe, dass Adobe CC-Kunden 2 Monate beantragen können, kostenlos. Ja. Aber da würde ich gerade googeln, ob das stimmt. Just in diesem Moment bekomme ich eine Push-Nachricht, dass alle Produkte von Affinity für 3 Monate umsonst sind. Man kann da mal gucken. Du hast irgendwie auch in die Agenda geschrieben, Altos Adventure ist gerade umsonst. Ist gerade, also iOS kauft euch jetzt satt, weil fast alles ist reduziert. I don't get it. Wer sich für Inside Moin, den Podcast, interessiert, kann mal einen Monat jetzt einfach reinschnuppern. Sogar der Dirke-Atlas ist für... Dann kannst du ja deine Folge. Das fand Folge. Ich am geilsten. Der Dirke-Atlas ist gerade kostenlos zu nutzen. Da habe ich mir gedacht, what the fuck, wozu brauche ich noch einen Dirke-Atlas? Aber der hat natürlich so Spezialkarten auch. Allerdings erinnere ich mich, in unserer Schulzeit haben wir die Spezialkarten nie benutzt. Wir haben diesen Atlas mal gekauft für die Weltkarte. Die haben wir uns auch mal angeguckt, aber leider war das so um 89 rum. Die war dann völlig nutzlos nach einem Jahr. Sofort veraltet. Ja. Ich erinnere mich, das Ding war ein Riesenschinken. Das hatte 80 Seiten oder so und von denen, ich traue mich wetten, wir haben von denen vielleicht 4 benutzt. Also wir haben mehr benutzt, aber er war halt auch innerhalb kürzester Zeit irgendwie einfach nicht mehr richtig. Also da war dann irgendwie Sowjetunion und was nicht alles noch in meinem. Das ist irgendwie, ja. Nee. Nun ja, aber es gibt gerade viele Schnäppchen. Könnt ihr für euch entscheiden, ob ihr lieber euer Geld zusammenhalten wollt gerade oder dann in billige Dinge investieren wollt. Mal sehen, was davon die schlauere Variante ist. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir zu dem Coronavirus und den wissenschaftlichen / medizinischen Dingen sehr wenig gesagt habe in diesem Podcast. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Andere Podcaster haben sich ja mitunter da nicht mit rumbekleckert. Wir allerdings, also ich würde empfehlen, wenn ihr euch für wichtige Hintergrundinfos mit Hand und Fuß, gut gewaschenen Händen und Füßen sozusagen, interessiert, dann hört euch doch den NDR Update Podcast an, das Coronavirus Update mit Chris, heißt der Christian oder Chris? Ich glaube, er ist Christian Drosten, oder? Ich sage immer nur der Drosten. Er behauptet das. Gut, mit Christian Drosten. Christian, der Herr Drosten ist der Chef-Virologe der Charité hier in Berlin. Alles gut. Und er macht es echt sehr gut. Also der Podcast ist sehr, sehr gut, weil der halt wissenschaftlich fundiert, aber auch ohne Blatt vorm Mund halt irgendwie jetzt mal sagt, was Lage ist. Und das halt schön einordnet und dann halt irgendwie auch sagt, ja, hier, das ist die Faktenlage aus wissenschaftlicher Sicht und politisch kann man das dann so oder so oder so sehen. Aber wer sich dann tatsächlich dafür interessiert, warum was wie hilft und warum was wieso so schlimm ist oder nicht, dem sei das echt ans Herz gelegt. Für mich ist es tatsächlich eine der Sachen, die mich so ein bisschen erden, mir diesen Podcast anzuhören. Die andere Sache ist, und das, ich weiß nicht, ob ich das empfehlen möchte, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich musste aber noch eine Warnung aussprechen, ja? Bei dem Podcast. Okay. Und zwar, wenn ihr den hört, schaut euch keine Bilder im Internet an. Ich habe von vielen Menschen gehört, die einen Drosten-Crush entwickeln. Und aber so, den der sieht doch ganz sexy und toll. Ja, Evan. Ja. Jetzt du auch. Schaut euch diese Bilder nicht an. Ja, ich will ja bloß warnen davor, dass es leicht passieren kann, dass man dann eine leichte kleine Schwärmerei für Christian Drosten entwickelt. Ich glaube, es gibt schlimmere Dinge. Es gibt schlimmere Dinge. Wenn, dann schaut sie euch jetzt an, bevor ihr den Podcast hört, sonst bekommt ihr Radio Face und das ist nicht schön. Vor allem nicht mit schönen. Ich war positiv überrascht in Sachen Radio Face. Aber ja. Gut. Bist nicht die Zielgruppe oder was? Ist Tobi nicht die Zielgruppe für Christian Drosten? Nein, unglaublich. Radio Face ist die Schere, die in deinem Kopf aufgeht, wenn du siehst, wie der aussieht, den du die ganze Zeit reden hörst. Ja. Also wenn jemand uns trifft und uns dann sieht und das Bild, das der die ganze Zeit von uns hat, passt nicht zu dem Gesicht, das er da vor sich sieht. Und das ist seltsam. Ich habe noch erst eine einzige Person gesehen, wo das Radio so aussieht, wie Stimme zum Gesicht passt. Mhm. Das ist Ira Glass von This American. Ich hatte bei Ira Glass tatsächlich am Anfang sehr Radio-Face. Ah. Ja, aber das ist wohl alles so ein bisschen eine persönliche Frage. Gut. Irgendwas wollte ich noch zu Drosten sagen. Egal. Vielleicht fällt es mir später noch ein. Kommen wir erstmal zum nächsten Thema, nämlich ein Spiel, das jetzt quasi wie die Faust aufs Auge passt, super entschleunigt und ewig lang, nämlich The Longing. The Longing. The Longing habe ich vorgestellt letztes Jahr, war nämlich auf der Maze zu sehen, war auch unter den ausgewählten Titeln für das Most Amazing Game und hat irgendeinen der Preise auch gewonnen, ich weiß aber nicht mehr welchen. Oh. The Longing war das Spiel, was 400 Tage dauert und die Prämisse ist, du bist der Schatten eines, also Schatten im übertragenen Sinne, Diener, weiß ich nicht genau, Schatten eines alten Königs, der in der Unterwelt lebt und sich für 400 Tage schlafen legt. Und deine Aufgabe ist, ihn nach 400 Tagen wieder zu wecken. Und beginnt das Spiel und es ist ein Mac-Spiel beziehungsweise PC-Spiel. Das heißt, man spielt es am normalen Rechner. Leider ist die Mac-Version wie alle Mac-Versionen so, dass man es schlecht nebenbei aufhaben kann, weil man dann nicht mehr arbeiten kann. Was sehr schade ist, weil es lohnt sich, es einfach auch hin und wieder nebenbei aufzuhaben. Hm. Vielleicht bloß den Geräuschen zu lauschen. Im Grunde ist es ein Metroidvania wäre ein bisschen strange, aber es ist ein Metroidvania auf gewisse Weise. Also Du befindest dich in einem Labyrinth unten, hast da so einen kleinen Bereich, der, würde ich mal sagen, dein Wohnzimmer ist, und von dem aus kannst du dann dieses ganze Höhlensystem erkunden. Hm. Und das Spiel, der Hauptaspekt dieses Spiels ist, dass du eben diese unglaubliche Zeit von 400 Tagen vor dir hast, die du füllen kannst damit, die du damit füllen kannst, eben Entdeckungen zu machen. Und dementsprechend schnell bewegt sich auch dieser Schatten, nämlich sehr, sehr langsam. Also du klickst auf dem Screen und dann setzt er sich in Bewegung und dann dauert es schon gerne mal eine Minute, bis er über den ganzen Screen gelaufen ist. Hm. Ich muss sagen, das hat mich auf der Amaze so zornig gemacht. Ich konnte dieses Spiel, es hat mich total, ich finde die Idee geil, aber ich konnte da nicht länger als 30 Sekunden davor stehen. Ich musste da ehrlich sagen, es ist auf einer Ausstellung wie der Amaze als Konzept erfassbar, aber nicht als Spiel erfassbar. Hm. Weil man braucht, glaube ich, schon das gewisse Mindset dabei, um es zu spielen. Und um es gleich vorwegzunehmen, ich bin sehr begeistert, wie sehr dieses Spiel eine andere Stimmung erschafft. Hm. Wie sehr es dieses Langsame in einem aufzeigt, aber so eine simple Bussibärchen-Weisheit oder Diddle-Weisheit, dadurch, dass es alles so langsam und einfach ist, dadurch, dass die Höhlen meistens super leer sind, durch die du durchlatscht, dadurch, dass alles so zäh ist und so lange braucht, werden die einfachen Dinge plötzlich sehr, sehr wertvoll. Hm. Da fällt mal ein kleines Stückchen Kohle von der Decke und du hebst es auf und es ist toll. Es ist wie die Fliege in Desert Bus. Oh ja, der Bug. Ja. Allerdings ist es kein Desert Bus. Es passiert eigentlich recht viel. Der Witz an der Sache ist, du kannst Bookmarks setzen in den Räumen und dann kannst du sagen, sozusagen einen Befehl erteilen, latsche zu diesem Bookmark. Ja. Das heißt, wenn du mal irgendwo gewesen bist, dann kannst du auch in Abwesenheit den Schatten dahin führen. Du musst die App nämlich nicht laufen lassen. Die läuft wie ein Idle Game weiter im Hintergrund. Also nicht im Hintergrund, die wird simuliert. Es ist sogar gewollt, dass du sie sozusagen abschaltest und dann läuft die weiter. Mhm. Teilweise wird dir sogar gesagt, oh ja, ich könnte jetzt hier lang gehen, aber bis hier die Tür aufgeht, das dauert jetzt erstmal 2 Stunden. Die geht halt sehr langsam auf die Tür. Also das Spiel die durchaus. Tür. Fuck. Und dann kommst du halt in 2 Stunden wieder. Das ist doch eigentlich, das ist eigentlich ein Mobile-Game, oder? Also du musst jetzt zwei Stunden warten, bis die Schlumpfbären fertig sind. Mhm, und die Tür geht mit 2000 Diamanten gleich auf, oder? Ja, und das glaube ich eben nicht, dass das so gut funktioniert hätte. Weil bei dem Mobile-Game habe ich nicht. Also dadurch, dass es auf dem Laptop läuft, nehme ich mir die Zeit mehr. Also auch wenn ich nur 5 Minuten spiele, und ich habe wesentlich länger gespielt, auch gleich am Anfang, weil du halt viel zu entdecken hast erstmal, nehme ich mir die Zeit, mich dahin zu setzen. Wenn es nur Mobile ist, ich weiß halt nicht, ob ich dann über die 20 Sekunden rauskomme. Insofern fühlt es sich, glaube ich, schon recht anders an als die normalen Idle Games, die ja nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Da hast du schon recht. Mal abgesehen davon, dass es keine Monetarisierung im Spiel gibt. Es gibt einiges an Geheimnissen zu entdecken. Einige sehr, sehr schöne Sachen. Andere Sachen sind ein bisschen obskur. Teilweise zu obskur. Teilweise bauen sie Sachen auf, wo dann nichts dahinter steckt. Ich rechne das alles dazu, dass das Team wohl relativ klein war und, glaube ich, auch noch relativ unerfahren. Da gibt es auf jeden Fall Dinge, die die nichts bedeuten und andere Sachen, die was bedeuten, aber die man sich sehr stark zusammenreißen und reimen muss. Es gibt ein paar sehr, sehr nette, hintergründige Sachen. Manchmal muss man ein bisschen out of the box denken. Ich sag so Song of Bloom mäßig, nicht sehr oft, aber also es ist eine sehr, sehr schöne Mischung, finde ich. Für mich persönlich war es, also ich bin noch nicht fertig, aber für mich persönlich war es eins der, der besten deutschen Spiele, die ich je gespielt habe. Trotz einiger Mängel, finde ich. Aber das Konzept ist so stark und entspricht so sehr meiner Spielerpersönlichkeit. Mhm. Also ich mag halt dieses Outer Wildige. Das ist auf eine ganz andere Art in The Longing auch drin. Also dieses, dieses Erforschen und Entdecken. Also du machst viel weniger als bei Outer Wilds. Aber also gerade so die ersten Stunden, Tage hast du wirklich auch Pläne, die du verfolgst. Die schlechtesten Aspekte, würde ich sagen, liegen in der Steuerung. Teilweise frage ich mich, haben sie es gewollt, aber dann ärgere ich mich halt trotzdem, weil zum Beispiel du hast einen Interaktionsbutton, das ist auf dem Mac ist das Control. Und immer wenn ich aus dem Spiel raustabbe, weil ich was anderes machen will, weil ich weiß ja, die Figur ist gerade beschäftigt, dann benutze ich halt auch Control und dann manchmal hört sie auf, ihre Interaktion zu machen. Das ginge noch, weil du kannst auch anders natürlich ins Spiel wechseln. Aber solche Sachen wie du drückst Control und du hast erstmal kein Feedback, hat er die Eingabe übernommen. Ja, also ich will jetzt eine Kohle aufheben, die von der Decke gefallen ist, drücke Control, dann müsste er jetzt die Kohle aufheben. Bis das Feedback kommt, diese Aktion war erfolgreich, dauert es halt eine Sekunde und eine Sekunde ist zu lang. Ja. Und das Schlimmste dran ist, das wäre auch noch okay, wenn es immer klappen würde, aber das tut es nicht. Also da ist das Spiel dann zu buggy, dass es manchmal halt gerade nicht klappt oder dass die Kohle weggerollt ist oder sich aufgelöst hat und du im falschen Augenblick, also die Steuerung macht jetzt nicht viel Spaß. Verstehe. Ich bin ja jemand, der dann normalerweise sagt, das Spiel ist draußen, raus. Wenn die Steuerung keinen Spaß macht, kann es keinen Spaß machen. Aber man steuert halt nicht ganz so viel, sondern entwickelt eher Ideen und so. Verstehe. Ja. Aber große Empfehlung, gerade auch so jetzt für die Zeit, jetzt finde ich es tatsächlich passend, weil man das halt auch so nebenbei spielen kann. Also du kannst ein bisschen reingucken und dann dich wieder den ganzen Tag mit anderen Sachen beschäftigen. Ja, ganzen Tag mit anderen Sachen beschäftigen, ist eine gute Überleitung zum Thema Homeoffice. Da haben wir nämlich als jetzt ein Thema für, nämlich Microsoft Teams. Kategorie Ehre, wem Ehre gebührt. Ja. Nach der Krätze, die Skype war, es ging good enough, aber es war einfach eine Shitshow, wenn du versucht hast, 5 Leute remote irgendwie zusammenzubringen. Da hattest du mehr Zeit mit sorry, I dropped out, had to rejoin verbracht. Und den ganzen alle Witze, die über Telekonferenzen gemacht werden. Und Microsoft Teams, Hut ab, es läuft ziemlich solide. Oh. Also ich mache das jetzt seit 2 Wochen sind wir viel stärker verteilt. Wir sind nicht komplett Homeoffice-Pflicht, aber ich würde sagen, es gab keinen Tag, wo das ganze Team da war. Und wir machen die Dailies jetzt immer über Microsoft Teams. Die funktionieren. Ja. Der Videostream geht, das ist so Google Hangouts mäßig, dass der nach vorne poppt, der gerade redet. Es ist Benutzer-Experience-mäßig ziemlich clunky, aber mein Gott, die Outlook-Integration ist relativ seamless. Du hast einfach einen Haken, wo du sagst, Add Teams Meeting und dann hängt er dir automatisch die Links mit Click here to join und so an. Das funktioniert alles gut. Und es ist einfach endlich solide, so dass es nicht alle 5 Minuten jemand anders. Also jetzt endlich so gut wie Slack. Also wir benutzen Slack und das funktioniert auch. Hat Slack auch Video? Ja. cool. Brauchst du die Pay-Variante sozusagen, dass du Videokonferenzen machen kannst. Aber da kannst du dann auch normale Gruppen Konferenzen machen, genauso wie du auch gesagt hast. Also ich benutze FaceTime und das hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren. Tja. Ja, kommen wir zu meinem gerade eben schon fast angefahrenen Thema, nämlich die andere Sache, die mich erdet, die so ein bisschen peinlich ist. Nämlich, ich habe angefangen im Paar-Stunden-Takt, also alle 3-4 Stunden meine Fieber zu messen, meine Temperatur zu messen. Einfach nur, um halt so dieses Gefühl zu haben, alles ist okay und irgendwie so eine Routine zu haben und zu sagen, alles ist gut. So. Aber dazu möchte ich eine App empfehlen, die man auch für anderweitige Dinge benutzen kann. Tatsächlich, nämlich HealthFace. HealthFace ist einfach nur eine kleine App, mit der man schnell und praktisch Werte in HealthKit eintragen kann. Da kann man sich dann aussuchen, was man möchte, ob das jetzt irgendwie das Workout ist oder irgendwie gerade die Kalorien, die man verbrannt hat oder die Sauerstoffsättigung des Bluts oder was auch immer, kann man sich alles so als Widget quasi in diese App dann eintragen. Hat man dann auch auf der Uhr. Also kannst du dann über so ein Complication direkt in die App und kannst dann gleich eintragen auf der Uhr und alles ist gut. Gibt auch einen Today-Widget, wo du dann direkt eintragen kannst und ist ein schönes Interface für HealthKit-Eingaben. Tja. Als nächstes die AirPods Pros. Wir brauchen ja noch eine App, die zeigt, wie oft man sich ins Gesicht gefasst hat. Ja. Aber gut. Die AirPods Pros, ja, der Tag ist gekommen. Also ich hatte mir vorgenommen, ich kaufe mir die jetzt nicht, bevor ich nicht Polarized veröffentlicht habe, weil irgendeine Belohnung wollte ich mir. Verstehe. Und dann trug es sich zu, dass ich in der Stadt war und zwar beim Apple Store. Beim Apple Store, also noch offenbar. Der Tag, das war wahrscheinlich so der vorletzte Tag oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, als er noch offen war, ja, ich glaube, die haben direkt danach geschlossen, ich weiß es nicht. Der Tag ist nämlich gekommen, als die AirPods Pro jetzt endlich im Store angekommen waren. Hm. Ich weiß nicht, seit wann das so ist, aber es war Anfang des Jahres noch nicht so. Ja. Und dann habe ich welche mitgenommen. Und dann hatte ich erstmal 10 Minuten ein schlechtes Gefühl, weil die sind ja, also es gibt ja 3 verschiedene große Aufsätze mittlerweile, so Gummiaufsätze, ja. Um die ins Ohr zu tun. Und du hast eine App oder ein Bedienfeld in den Einstellungen, wo du testen kannst, ob du den richtigen Aufsatz drauf hast. Ja. Also du tust die in die Ohren und dann testest du und dann hat er mir gesagt, nein, du hast nicht den richtigen Aufsatz drauf. Und dann habe ich versucht, den Aufsatz zu wechseln. Und das ist so lustig, weil ich habe gedacht, ich kann das nicht. Ich mache die doch kaputt, wenn ich jetzt noch stärker dran ziehe. Und wenn du es nie gemacht hast, dann denkst du, du machst es kaputt. Hm. Wenn du es einmal gemacht hast, denkst du, hä, was war denn das Problem? Ja. Also man muss sich einfach trauen, es abzuziehen. Hm. Und es funktioniert auch dann, dass es wieder reinklickt, was mir völlig unbegreiflich ist, wie das geht, weil das ja Gummi ist und meistens fällt das Zeug ja dann einfach nach 2 Tagen einfach ab. Aber gut, das hat geklappt. Ich habe jetzt AirPods Pro und lustigerweise sind sie auf eine andere Art genial, als ich dachte vorher. Und zwar dachte ich, aha, cool, Noise Cancelling. Und ganz ehrlich, ich muss sagen, ja, man kann einen Unterschied erkennen, aber ich habe eher das Gefühl, dass der Unterschied ist, wenn ich den Transparent-Modus mache, ist, dass er mir Außengeräusche verstärkt, als dass groß Noise gecancelt wird, wenn ich Noise Cancelling anmache. Okay, also Also ich finde das Noise Cancelling tatsächlich krass. Ich habe hier auch schon mal drüber geredet, dass irgendwie neben mir Trompete gespielt wurde und das ist mir nicht weiter aufgefallen. Also. Das finde ich tatsächlich krass. Es ist halt schwierig, weil es wieder was ist, was nicht da ist. Und also wenn es gut ist, ist es nicht da. Ja. Das heißt, es wird einem nicht so auffallen. Eine Sache ist mir aufgefallen, wo das Noise Cancelling perfekt funktioniert. Und das ist beim Lüfter meines MacBooks Pro. Ja. Der wird tatsächlich super rausgefiltert. Und da merkt man mal wieder, eat your own dog food, was die Ingenieure erleiden und was nicht. Also das funktioniert wirklich gut. Das ist jetzt kein Witz, sondern ja, der Lüfter ist dann kaum zu hören für mich, wenn ich die aufhabe. Was ich allerdings genial finde und was ich noch viel besser finde als das Noise Cancelling, für das ich es gekauft habe, ist Siri. Ja. Das ist das erste Gerät, mit dem es Spaß oder Sinn macht, Siri zu benutzen. Weil du musst nicht mehr durch den Raum schreien, sondern du kannst einfach normal beziehungsweise sogar recht leise mit deinem iPhone reden, also mit Siri reden und alles steuern. Ja. Und plötzlich mache ich das. Cool. Und vorher habe ich das nicht getan, weil hast du das war halt immer super peinlich. Und du kannst halt einfach reinsprechen. Du musst nicht tippen. Hast du das mit den AirPods nicht gemacht? Ja, da musst du ja drauf tippen oder so bei den AirPods. Das war dir zu awkward? Nee, ich habe die Funktion anders vergeben. Okay. Weil ich Zurückspulen öfter gebraucht habe als Siri. Und meine Erfahrung es war aber auch zu awkward. Also ich meine Erfahrung deckt sich mit deiner und das ist bei mir bei den AirPods schon so gewesen. Also das ist wirklich, wirklich cool und es versteht dich halt besser dadurch, dass es diese anderen Mikrofone noch hat, zwischen außen und innen. Dass da mehr Noise gecancelt wird. Ja. Das hat jetzt sogar dazu geführt, dass ich jetzt die Funktion auf meiner Uhr wieder verwende, nämlich einfach, das geht ja mit den aktuellen Apple Watches, einfach Handgelenk heben und reinsprechen. Dadurch, dass ich jetzt wieder Vertrauen in Siri gefasst habe, tue ich das. Was die AirPods Pro auch neu können, ist zum Beispiel Nachrichten vorlesen, was auch sehr praktisch ist. Wenn du Nachrichten in der Sprache bekommst, die eingestellt ist. Ja, ja, das ist natürlich immer ein Problem. Ich habe Ditch gesagt. Oh ja, Scott Stritch. Ich weiß immer noch nicht, was Scott Stritch ist. Oh mein Gott, ist das schon wieder... Ich hab's wieder vergessen, was Scott Stritch ist. Was ist Scott Stritch? Keine Ahnung. ja, jedenfalls, ja. Das finde ich toll. Dass so eine Funktion, die längst eingebaut ist wie Siri, plötzlich dadurch einen Sinn ergibt. Und ich habe es exzessiv benutzt, gerade jetzt in der Corona-Krise, wo man nicht so oft auf seinem Handy rumtatschen will. Ja. Gute Überleitung. So ein bisschen. Ah, sorry. Jetzt habe ich die Überleitung versaut. Das ist so ein bisschen ein Apple-Ding, bei einer Sache so stur zu bleiben und so lange drauf rumzureiten, bis es dann in gut geht. Und ich finde, Spracheingabe ist halt so das krasseste Beispiel. Ja, und sie verbinden sich auch endlich wieder. So, jetzt Martin, darfst du. Die Überleitung, die ich gerade machen wollte, zur Corona-Krise. Es hat nämlich jemand das Coronavirus-Dashboard verlinkt oder eins der vielen, die man sich im Web angucken kann, wo man dann die aktuellen Zahlen ansehen darf. Ja, und die Überleitung beschreibt das eigentlich auch schon vollumfänglich. Du kannst nach... Land filtern und siehst die aktuelle Entwicklung, wie die Fallzahlen exponentiell weitergehen. Ich verfolge das so ein bisschen obsessiv. Ich lese allerdings die Daily Situation Reports vom WHO. Aber das ist eine ganz nette Visualisierung. Ja, wenn du das exzessiv verfolgst, dann ist vielleicht auch der Link drunter von mir für dich was. Nämlich es gibt auch eine App dazu, die Zahlen visualisiert, Corona-Tracker-App. Gibt's für Mac zum Runterladen, für iOS und iPadOS kannst du es dir selber kompilieren. Und das benutzt irgendwie auch die Zahlen von der Johns Hopkins Universität. Und da kann man dann auch mehrfach am Tag gucken, wie viel tausend Leute mehr jetzt irgendwie confirmed krank geworden sind in Deutschland. Aktuell gerade 14,4.000. Ja, dazu ja natürlich auch der Disclaimer, dass dass die Länder das alle sehr unterschiedlich zählen, dass es sehr darauf ankommt, wer wie viel Tests macht. Wenn man wenig Tests macht, kann man wenig confirmen. Die Kapazitäten sind super unterschiedlich in den Ländern. Ich denke auch. Also da kommen wir dann auch in die Bereiche, wo ich eher sagen würde, hört den Drosten und nicht uns. Aber die aussagekräftigen Zahlen sind natürlich im Zweifel die Toten, weil die fallen halt auf. Ja. Und ansonsten, ich finde es schon wichtig, dass man versucht, mit anderen Leuten drüber zu sprechen. Tauscht euch aus. Ja. Fallt nicht auf Verschwörungstheorien rein. Die gibt es leider auch. Ja. Ich finde, man kann relativ gut unterscheiden, was irre ist und was nicht. Ich weiß nicht, warum ich das finde, aber es ist so. Ja. Naja, aber es geht halt dann teilweise auch so, da, also die Grenzen verschwimmen schon auch. Weil es gibt halt auch so dieses Ibuprofen ist irgendwie böse. Ja, und da kommt das halt erst so als WhatsApp-Nachricht. Die Universität Wien hätte das angeblich gepublished. Universität Wien sagt, nee, haben wir nicht. Mittlerweile sagt die WHO, seid mal lieber vorsichtig mit Ibuprofen, wir sind uns auch nicht sicher. So, und sagt sie das denn irgendwo? Weil ich habe die Nachricht, ich habe die Meldung in allen Agenturen gesehen. Ja, nur also Blablabla bla, bla von der WHO sagte, als er in sein Auto einstieg. Ja, und angeblich halt auch der französische Gesundheitsminister, keine Ahnung. Ja, also wie gesagt, also man muss da aufpassen, die Sachen, die nicht klar als Verschwörungstheorie auffallen, können es trotzdem sein. Und im Zweifel sucht ihr euch die Leute, denen ihr vertraut, am besten Herrn Drosten. Sucht euch eine Informationsquelle, die qualitativ hochwertig ist und nicht irgendwie WhatsApp, Voice-Nachrichten und so. Ja, aber also ich bin eigentlich relativ zufrieden, wie, also zumindest in Deutschland, die Informationslage ist. Im Großen und Ganzen wird nicht so viel Stuss geschrieben. Also ich habe mehr Stuss über die bayerische Kommunalwahl gelesen als über Kommunalwahl. Das ist auch kein Maßstab. Ja. Naja. Insofern, aber man muss halt wirklich auch aufpassen, wie man glaubt. Und ich merke halt leider, dass auch im erweiterten Freundeskreis halt viele Leute es immer noch sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ja. Und das hat viel mit sozialen Sachen zu tun und deswegen ist halt auch wichtig, dass die, also immer wenn man Leute kennt, die was ernst nehmen, dann kann man die wieder als Schutzschild nehmen, um anderen zu sagen, nee, ich komme jetzt nicht auf deine 50 Leute Geburtstagsparty. Ja. Weil das ist halt, es fordert halt schon auch Mut zu sagen, nee, ich bin der Spielverderber. Ja, klar. In unserer Gesellschaft. Ja, vor allem, weil man dann schnell persönliche Beziehungen irgendwie auf irgendwie dann auch, also weil man halt dann irgendwie auch sagt, ich nehme das ernst und du nimmst das nicht ernst, und dann hat man halt plötzlich in dieser, dann hat man diese Disharmonie, die man aushalten muss. Also ich möchte da wirklich nochmal die Story erzählen von letzter Woche, als wir nach Niedersachsen fahren sollten, auch zu einem Geburtstag, und wir abgesagt haben, und ich war mir letzte Woche halt klar, jetzt abzusagen, stößt, also wir sind auf Verständnis gestoßen, aber stößt eher auf Unverständnis, aber in einer Woche werden alle sagen, ja natürlich hast du abgesagt, warum? Ja. Aber letzte Woche war es halt noch so, dass es so im Zweifel war, können wir jetzt einfach so ohne Grund absagen. Ja. Ich war auf eine Beerdigung eingeladen, wo ein Freund von mir die Trauerrede halten sollte. Ja, und ich wusste auch nicht, ob ich da oder wie ich da rauskomme. Jetzt ist die Beerdigung abgesagt, aber das war auch. Das ist wirklich schlimm. Also gerade Beerdigungen und Hochzeiten, vor allem Hochzeiten, die ja auch so schweineteuer sind, die niemand absagen möchte. Das ist halt schwierig. Ja, also helft euch da gegenseitig moralisch auch. Ja. Was wir jetzt tatsächlich öfter machen, ist mit Leuten videotelefonieren. Ja. Schön. Ja, Videotelefonieren ist ja auch so eine Zukunftstechnologie, die man aus Zukunftsromanen kennt, unter anderem von William Gibson. Ja. Und da hast du einen, den du empfehlen möchtest. Ja, ich habe den Abschluss meines Zyklus, Tobi empfiehlt Bücher. Mhm. Ich habe ja zuerst eine Trilogie der Trilogien mitgebracht. Mhm. Dann eine Duologie der Duologien. Duologie der Duologien. Jetzt ein Solo-Medley. Jetzt habe ich zum krönenden Abschluss ein Buch. Aha. Das ist der zweite Teil der Trilogie, der Peripheral-Trilogie. Das ist die vierte Trilogie von meinem absoluten Lieblingsautor. Mhm. William Gibson. Der mit seinem Buch Neuromancer das Genre Cyberpunk erfunden hat. Es ist das zweite Buch in der Peripheral-Trilogie, die hat als Setting die nahe Zukunft und die ganz ferne Zukunft. In dem Buch laufen parallel zwei Storylines, so nach dem Modell von Haruki Murakamis Hardboiled Wonderland / Ende der Welt. Die Kapitel wechseln sich immer ab und springen zwischen der Zukunft und der fernen Zukunft nach der Apokalypse, die die Leute, die da noch leben, den Jackpot nennen. Und das, was nicht irgendwie eine singuläre Event war, sondern eine Kombination aus globaler Erwärmung und Finanzkrise und Krieg und Öl geht aus, das sich über eine Dekade hingezogen hat und irgendwie 90% der Menschen umgebracht hat. Und die Leute in der Zukunft leben in so einem Hightech-London, was irgendwie das meiste der Menschheit lebt in London und China. Und die entdecken eine Computersimulation, die auf einem unglaublich leistungsfähigen Rechner irgendwo läuft. Es wird nie klar, wo die läuft oder wie man darauf zugreift. Aber diese Computersimulation simuliert die Vergangenheit. Huh. Eine alternative History. Also die Zeitreisetheorie des, sobald du die Zeit veränderst, biegt ein zweiter Zeitstrahl ab. Und da drin spielt die nahe Zukunft. Das heißt, diese nahe Zukunft, die ist quasi eine Simulation, wenn man so will, aber sie ist auch irgendwie real. Und zwischen den beiden Welten kann natürlich nichts hin und her wechseln, aber Informationen. Das heißt, die Zukunft kann in die Vergangenheit eingreifen, in die alternative Vergangenheit und tut es auch, unter anderem, um sich dort Einfluss zu verschaffen, erstmal in die Finanzmärkte eingreifen und viel Geld erzeugen, was also den globalen Finanzmarkt auch kritisch destabilisiert, aber es häuft da nichts. Und auch die Vergangenheit kann in die Zukunft Informationen übertragen. Und die Hauptperson Flynn kann dann in ein Peripheral, was so ein gezüchteter Klon mit neutralem Gehirn, in den du als Besucher fernsteuern kannst. Ist. Und so verweben sich diese zwei Storylines und die Zukunft und die Vergangenheit kommen da in Verbindung. Es ist der Hauptplot ist so ein Murder Mystery, die in der Zukunft passiert und die Flynn aus der Vergangenheit hatte da Dienst, eine Wachdrohne zu fliegen um den 56. Stock von so einem super Skyscraper. Und die hat den Mord gesehen. Es ist wie William Gibson Bücher schon immer waren und immer stärker werden, unglaublich dicht. Also ich überfliege beim Lesen. Ich muss mich so am Riemen reißen, aber ich muss echt jeden Satz zweimal lesen, weil es wirklich, es ist kein Wort verschwendet. Es ist unglaublich, wie viel er in dieses in diese Geschichte packt. Hm. Sie ist toll, sie ist sehr interessant und packend. Eine Sache, die ich an Gibson so liebe, ist, er hat unglaublich gut drauf, die Stimmen von den Leuten zu differenzieren. Also wenn die Hauptperson die Flynn ist, dann merkst du einfach, also du könntest einen Satz lesen, der keine Personen nennt und du wüsstest, aus welcher Sicht der geschrieben ist. Das ist einfach großartig. Eine Sache, die ich, das war der erste Teil, Peripheral. Das zweite, Agency, ist ein weiterer Zeitstrahl taucht auf und der ist noch weiter in die Vergangenheit. Das Jahr ist, glaube ich, 2018 oder so, mit einigen kleinen Änderungen. In Amerika wurde nicht dieser komische Typ gewählt, der in der echten Welt gewählt wurde, sondern seine Kontrahentin. Hust. Irgendwie fängt gerade ein KI-Experiment der Militärs an, sich zu verselbstständigen und self-aware zu werden. Und die Protagonistin in der Vergangenheit begleitet die und hilft ihr quasi dabei, sich zu befreien von diesem komischen Konglomerat von alten DARPA-geförderten Forschungsprojekten, die auf Eis liegen und irgendwie verwaist sind. Ich habe eine Frage. Und zwar, ist denn die Zukunft der Vergangenheit die Zukunft, also ist die Zukunft die Zukunft dieser Vergangenheit? Das ist sie so lange, bis die Zukunft Kontakt zu der Vergangenheit aufnimmt, dann zweigt die Vergangenheit ab, weil sie da durch den Kontakt verändert wird. Ja, und aber die Vergangenheit, die erzählt wird, bleibt immer die Vergangenheit der Zukunft, oder? Die erzählt wird. Ja, genau. Und zwar nicht immer andersrum, sondern so rum. Ja. Okay. Das sind immer, also in dem ersten Buch sind 70 Jahre und 6 Stunden Zeitunterschied. Warum 6 Stunden? Keine Ahnung. und im zweiten sind es ein bisschen mehr, aber der Zeitabstand ist auch fix. Das heißt, die Zeit, die in der Zukunft vergeht, vergeht gleichzeitig in der Vergangenheit. Was ich an Gibson, an diesen neuen Büchern von Gibson interessant finde, ist eine Beobachtung, die mich ein bisschen traurig macht, die ich aber auch akzeptieren muss. Irgendwie entfernt er sich immer weiter von der Action. Er schreibt unglaublich gut Action-Szenen, aber es hat schon früh angefangen, also mit der zweiten Trilogie, mit der Sprawl-Trilogie, ging es schon los, dass die Action meistens aus den Augen von Leuten beschrieben ist, die jetzt keine Profisöldner sind, sondern das ist dann so, du siehst einen Schatten aus dem Augenwinkel, dein Bodyguard zieht dich auf den Boden vom Auto vor dem Hintersitz, du hörst ein bisschen scheppern und ein paar Schüsse und das Glas von Autofenster bröselt in deine Haare. Und das war die Action-Szene. Das ist realistisch und das ist auch, es hat auch total was, aber es ist ultimativ irgendwie ein bisschen unbefriedigend, wenn du dich so nach dem Action sehnst. Und gerade Agency ist irgendwie aus den Augen von einer nur peripher Beteiligten erzählt. Und es passiert unglaublich viel Action, aber du kriegst die nur so sehr am Rande mit, dass es schon, also ich würde sagen, dieses Buch ist nicht für jeden. Dieses Buch kann schon eine Enttäuschung sein. Verstehe. Wenn du denkst, du kriegst jetzt Cyberpunk. Ich frage mich gerade, ob ich mich in meiner Buchlesegeschichte an eine einzige Action-Szene erinnere, die mich interessiert hat. Und mir fällt jetzt gerade keine ein. Dann bist du ja Zielgruppe. Ja, offensichtlich. Ja, das klingt sehr spannend. Vielen Dank, Tobi. Vielleicht lese ich auch mal was von Gibson. Ich glaube, das letzte, was ich von Gibson gelesen habe, war Idodo. Aber das war, glaube ich, auch schon das ewig her. Mhm. Ja, das ist das lange her. Und Idodo hat ja auch das, dass es so, es braucht lange, bis dann die Action anfängt und die Action ist dann so peripher. Irgendwie hatte ich mir mehr Action gedacht. Get it? Irgendwie hatte ich mehr Action erwartet. Ja. Peripher. Ja, bin ich total interessiert an Action in Büchern. Ja. Du hast mich jetzt voller Eis gemacht, Tobi. Ich spare mal ein paar Themen für nächste Woche auf, weil wir eh schon ziemlich lang sind diese Woche. Aber ich wollte auf jeden Fall noch auf Extreme Computerspiel Laufing kommen. Ja, also ich fasse nur noch mal ganz kurz zusammen, was ich ja eh immer erzähle. Ich laufe ja auf der Stelle vor der PlayStation vor allem. Mit der Switch geht es natürlich genauso. Und wollte bloß generell noch mal ein paar Empfehlungen machen dafür, wenn man ein bisschen Bewegung haben will, zu Hause. Genau, und zwar es empfehlen sich sehr Walking-Simulatoren, weil die nicht viel Fingerkoordination verlangen, aber meistens eine interessante Story bieten. Also What Remains of Edith Finch, Dear Esther, Gun Home, Tacoma, kann man alles spielen. Eastshade hat sich auch ganz gut dafür angeboten. Death Stranding bietet sich interessanterweise sehr gut dafür an, weil Schlepp. Die Figur läuft ja auch. Die Uncharted-Reihe ist da sehr gut, weil die halt auch nicht so super anspruchsvoll ist von dem, was man tut. Alles, wo Kämpfe vorkommen, ist zwar in Ordnung, aber meistens pausiere ich während der Kämpfe mit dem Laufen. Also dann, wenn die Action anfängt, mache ich weniger Action. Was sich nicht sehr anbietet, zur Not aber auch geht, sind so Spiele wie Celeste oder so. Also je mehr man am Controller macht, umso weniger will man joggen vor dem Monitor. Und was ich immer noch als Hauptempfehlung gebe, aber das hat natürlich nicht jeder, weil es VR ist, ist Beat Saber, um ein Workout zu Hause zu machen. Aber ja, also das nochmal gesagt. Viele Open-World-Spiele funktionieren auch ganz gut, aber da sind halt dann immer Unterbrechungen für die Kämpfe dabei. Ich habe jetzt versucht, nochmal in Bloodborne da reinzukommen, das war mir ein bisschen zu komplex dafür. Ja, verständlich. Marcel, ich habe zwei Empfehlungen für dich. Wenn du Action möchtest, beide von Nora K. Jemisin. Das eine, die Hugo-prämierte Trilogie The Broken Earth. Und die Duologie, die Dreamblood-Duologie, wo es um einen Auftragsmörder geht in Fantasy-Welt. Enthalten beide ganz tolle Action-Szenen. Okay, cool. Das ist doch mal ein guter Tipp. Was haltet ihr davon, wenn wir an der Stelle für diese Woche Schluss machen und den Rest auf nächste Woche verschieben? Weil wir müssen auch ein bisschen hier uns pacen. Es wird ja jetzt irgendwie, wir müssen ja uns auf einen Marathon vorbereiten. Denn wir dürfen keine Themen hamstern, aber wir müssen auch ein bisschen einen Themen Krisenreserve aufbauen. Genau. Ja. In diesem Sinne, bleibt gesund, baut euch eine Krisenreserve auf und bis nächstes Mal. Tschüss. Servus. Wer unnötige Begegnungen vermeidet, hilft allen, die sich in den Krankenhäusern um täglich mehr Fälle kümmern müssen. So retten wir Leben. Das wird für viele schwer und auch darauf wird es ankommen. Niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind.